Erster König Herodes war böse. Er tat Christen weh. Zweiter, er tötete Jakobus mit einem Schwert. Jakobus war ein Bruder von Johannes. Dritter, Herodes sah, dass die Juden das gut fanden. Darum nahm er auch Petrus fest. Das war zur Zeit des Festes. Vierter, Herodes sperrte Petrus ins Gefängnis. Viele Soldaten sollten auf ihn aufpassen. Herodes wollte Petrus nach dem Fest dem Volk zeigen. Fünfter, Petrus war im Gefängnis. Aber die Christen beteten viel für ihn zu Gott. Sechster, Herodes wollte Petrus am nächsten Tag dem Volk zeigen. Aber in der Nacht schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war mit Ketten gefesselt. Andere Soldaten passten auf das Gefängnis auf. Siebter, ein Engel von Gott kam. Das Zimmer wurde hell. Der Engel stieß Petrus an und weckte ihn. Er sagte, steh schnell auf. Da fielen die Ketten von Petrus Händen. Achter, der Engel sagte, zieh deine Schuhe an und mach sie fest. Petrus tat das. Der Engel sagte, zieh deinen Mantel an und folge mir. Neunter, Petrus ging mit dem Engel. Er dachte, er träumt. Er glaubte nicht, dass es echt war. Zehnter, sie gingen an zwei Wachen vorbei. Dann kamen sie zu einem großen Tor. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie gingen hinaus und die Straße entlang. Dann war der Engel plötzlich weg. Elfter, Petrus dachte nach. Dann sagte er, jetzt weiß ich, dass Gott seinen Engel geschickt hat. Der Engel hat mich gerettet. Herodes wollte mir wehtun, aber Gott hat mich geholfen. Zwölfter, Petrus ging zu dem Haus von Maria. Maria war die Mutter von Johannes Markus. Viele Christen waren dort und beteten. Dreizehnter, Petrus klopfte an die Tür. Ein Mädchen namens Rhoda kam, um zu hören, wer da ist. Vierzehnter, Rhoda erkannte die Stimme von Petrus. Sie freute sich sehr. Sie öffnete die Tür nicht, sondern rannte hinein. Sie sagte, Petrus steht vor der Tür. Fünfzehnter, die Christen sagten, du bist verrückt. Aber Rhoda sagte, nein, es ist wahr. Da sagten sie, es ist sein Engel. Sechzehnter, Petrus klopfte immer noch. Da öffneten sie die Tür. Sie sahen Petrus und waren sehr überrascht. Siebzehnter, Petrus machte ein Zeichen mit der Hand, dass sie leise sein sollen. Dann erzählte er, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sagte, sag das Jakobus und den anderen Christen. Dann ging er weg. Achtzehnter, am nächsten Morgen waren die Soldaten sehr aufgeregt. Sie wussten nicht, was mit Petrus passiert war. Neunzehnter, Herodes suchte nach Petrus, aber er fand ihn nicht. Er fragte die Wachen. Dann ließ er sie wegbringen. Herodes ging von Judäa nach Caesarea und blieb dort. Zwanzigster, Herodes war böse auf die Leute von Tyrus und Sidon. Sie schickten Leute zu ihm. Sie baten Blastus, einen Diener des Königs, um Hilfe. Sie wollten Frieden, weil sie Essen von Herodes Land brauchten. 21. An einem bestimmten Tag zog Herodes seine Königskleidung an. Er setzte sich auf seinen Thron und redete mit den Leuten. 22. Die Leute riefen, das ist die Stimme eines Gottes, nicht von einem Mensch. 23. Sofort schlug ein Engel von Gott Herodes. Herodes hatte Gott nicht die Ehre gegeben. Darum wurde er krank und starb. 24. Das Wort von Gott wurde immer mehr und verbreitete sich. 25. Barnabas und Saulus gingen von Jerusalem zurück. Sie hatten ihre Arbeit getan. Sie nahmen Johannes Markus mit.